Die Mitglieder der Delegation des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan richteten am 22. November einen Brief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Der verehrte Marschall Kim Jong-un habe auf dem sozialistischen Vaterland einen Königreich der Kinder, ein jugendstarkes Land, das alle Menschen beneiden, errichtet und ein neues Zeitalter der Verehrung und Wertschätzung der Frauen eingeleitet. Seine heilige Führung und große Liebe werden Sie niemals vergessen und mit der Geschichte der Bewegung der koreanischen Frauen in Japan für immer überliefern. Die rührenden Reden der Delegierten des Frauenbundes, die Nachrichten über die stolzen Erfolge im 200-Tage-Kampf der Treue, die Hurrarufe für die Partei der Arbeit Koreas und den Sozialismus aus den nördlichen Gebieten des Vaterlandes, wo die Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück geschaffen worden seien, all diese haben sie fest von der Wahrheit überzeugt, dass die Wünsche und Träume der Frauen und Kinder dieses Landes nur dann in Erfüllung gehen können, wenn sie den verehrten Marschall Kim Jong-un treu unterstützen. Sie werden die Ehre, das Glück und die kostbare ideologisch-geistige Nahrung, die Sie während Ihres Besuches im Vaterland bekommen haben, stets im Herzen tief bewahren, der Idee und Führung des verehrten Marschalls unwandelbare Treue halten und die stolze Geschichte und Tradition der Bewegung der koreanischen Frauen in Japan als eines Teils der koreanischen sozialistischen Frauenbewegung unbeirrt fortsetzen. Im Brief wünschten die Delegationsmitglieder den verehrten Marschall Kim Jong-un, großen Führer der Bewegung der koreanischen Frauen im Ausland und gütigen Vater der koreanischen Frauen in Japan, von ganzem Herzen gute Gesundheit.